von der Klopolis der Aha. 1, 2, Drinks und ich der Aha. Bipo fett ist ein Brett, Aha. Ist ein Brett, Aha. Ist ein Brett, Aha. Lauf von der Klopolis der Aha. 1, 2, Drinks und ich der Aha. Bipo fett ist ein Brett, Aha. Ist ein Brett, Aha. Ist ein Brett, Aha. Ich bin kein Heiliger, doch ist mein Sound, der mich bekehrt. Als Kind der Erde tanzen unter Sonne unbeschwert. What you said?